Er ging jetzt öfter im abendlichen Dunkel, die Tage waren schon kurz, durch Straßen in entlegenen Stadtteilen, die er nie zuvor aufgesucht hatte, sah erstaunt, wie viel unten, auch ganz unten, es noch gab. Düstere Viertel, in denen das einzig Helle die Kneipen waren, voll mit Männern, jammernde Frauen davor am Lohntag, das gab es also doch noch. Einmal begegnete er nahe der Bannmeile ums Rathaus der Revolution, hörte ihren Schall um eine Straßenecke, Rufe, Trillern der Polizeipfeifen, Sirenen, Klirren von Glas, sah schattenhaft gegen rötlichen Schein laufende, roch Brand, stand eine ganze Weile seltsam angezogen, bevor er entwich. Einmal beobachtete er gerührt Uhrhandel, tauschende Kinder im Hausflur, suchte dann Plätze auf, wo noch Budenhandel, Straßenhandel stattfand. Auch das war schön, unter offenem Himmel handeln, mit nichts über sich. Aber er entdeckte auch, es tröstete ihn nicht, dass es viele gab, wie er einer war. Diesen verkümmernden Seifenladen zum Beispiel. In diesem Bezirk gab es noch richtige Seifenläden. Die Eltern hatten einen Seifenladen gehabt. Und das Haus, in dessen Parterre links vom Hausflur das Geschäft gelegen war, hatte ihnen gehört. Dort war er aufgewachsen. Er hatte, dachte er zurück, immer noch den Geruch von Petroleum und Schmierseife in der Nase. Das eine wurde aus einer großen Blechtonne abgefüllt, sie stand gleich rechts neben der Ladentür. Das andere mit einer glatten Holzkelle aus einem Holzfass geholt und aufs Einwickelpapier geklatscht. Und ans Rollen. Gab es das heute überhaupt noch? Erinnerte er sich noch genau, wie die Frauen, den schweren Korb mit der Rollwäsche in den Händen, sich durch die enge Ladentür gequetscht, dann die Tür mit dem Hintern hinter sich zugehauen hatten. Haus und Geschäft waren in einer der Nächte von 43 abgebrannt. Ein neues Ladengeschäft, das sich schon Drogerie nannte, hatten die Alten kurz nach dem Krieg in einer anderen Gegend wieder eröffnet. Aber nun mussten sie Miete zahlen, denn das Haus gehörte einem Wirt. Sie waren froh gewesen, als er geheiratet hatte und sich selbstständig machte, hatten ihr Geschäft aufgegeben und es ihm mit dem Erlös ermöglicht, das neuere, jüngere, flottere Geschäft zu begründen, das nun nicht neu, nicht jung, nicht flott mehr war. Dieser zusammenbrechende Kolonialwarenhändler. Kolonialwaren stand da tatsächlich auf dem alten Blechschild über dem Laden. Wie lange das her war. Togo, Kamerun, Deutsch-Südwest und Deutsch-Ostafrika dämmerten ihm da auf, eins wie das andere ein Zigarettenbild. Die Kaffeeplantage, der Affenbrotfruchtbaum, Späher der Schutztruppe, aufständische Hereros verfolgend, ein weißer Bananendampfer auf der Reede von Dar es Salaam. Auch vorbei. Diese Gebiete hatten jetzt Namen, die keinem mehr ihre deutsche Herkunft verrieten. Aber dieser Seifen, dieser Kolonialwarenladen, sie lebten wenigstens noch. Nicht zu vergleichen mit dem Anblick der schon verstorbenen Geschäfte. Diesen geschlossenen Jalousien, diesen dunklen Flecken zwischen den erleuchteten Schaufenstern rechts und links. Natürlich gab es Gründe. Alles hatte seine Gründe. Wo früher Mieter gewohnt hatten, Kunden also, waren in den letzten Jahren vielfach Büros eingezogen mit Angestellten, die ihren Monatsbedarf an Drogerieartikeln auf dem grauen Markt deckten, beim Großhändler einkauften wie er und zu denselben Preisen. Laufkundschaft hatte es hier immer nur wenig gegeben. Sein Geschäft, wie alle Geschäfte in der Straße, basierte auf Stammkundschaft, auf der Treue derjenigen, denen außerdem, da machte er sich nichts vor, der Weg zur nächsten größeren Drogerie zu weit war. Dann der Trend natürlich. Ein ihm feindlicher, lieber in der City einzukaufen. Oder wenn schon nicht in der City, dann in der Nähe, wo sich inmitten eines Mieterballungszentrums, diesem klotzigen Häuserblock aus der Zeit der Jahrhundertwende, der von keinem Bombenteppich getroffen worden war, auch die Geschäfte ballten, nämlich um eines der großen Kettenwarenhäuser herum. Schon lange stand in seinem Fachblatt, sei das Warenhaus nicht mehr der natürliche Feind des kleinen Einzelhändlers. Das seien vielmehr nun die Shoppingcenters an den Stadträndern. Während nämlich das klassische Stadtkernwarenhaus nunmehr den kleinen Einzelhändler begünstige, wie der kleine Einzelhändler rückbezüglich auch das Warenhaus, indem nämlich beide sich die Kunden nicht länger wegkonkurrierten, sondern im Gegenteil hilfreich zureichten, vorausgesetzt sie handelten in unmittelbarer Nachbarschaft, habe sich das von Shoppingcenters und Discountläden ausgeübte gnadenlose Dumping als tödlich für den selbstständigen Kleinen erwiesen. Ja, ja, Herrgott nochmal, aber bei ihm ballte sich nichts. Er war machtlos. Sein Laden war eine Immobilie, er konnte ihn nicht auf Rollen stellen und wegkarren, zum Beispiel in die Nähe eines befreundeten Verbündeten in Gestalt eines Warenhauses. Und wenn ein Trottel von Drogist sich in eine Schlafstadt gesetzt hatte und nun neben einem Riesen von Vorstadt-Discounter in die Knie ging, dann konnte ihm das, abgesehen von den menschlichen Aspekten, die ein solcher Zusammenbruch immer im Gefolge hatte, vollständig Schnuppe sein, denn der Mann war selber schuld. Er aber nicht. Hier war keine Schlafstadt, war kein Discounter. Was aber dennoch schlafen ging, das war sein Umsatz, war seine Rendite. Und kein Trend, Trun, Tron, Trant oder Trint konnte ihm das zur Genüge erklären. Wohin die Entwicklung ging, konnte jeder sehen, der seine Augen aufmachte. Seife, Zahnpasta, Waschmittel, Klosettpapier stapelten sich auch in den widerlichen Regalen des bis zum Erbrechen unpersönlichen Selbstbedienungsladens zwei Querstraßen weiter. Er wusste das, obwohl er selber die Schwelle dieses ebenso blutlosen wie gefährlichen Automaten noch nie übertreten hatte. Zudem wurde der Automat, nie nannte er dieses Ding anders, von einem Verräter geleitet. Einem früher selbstständigen Delikatessfritzen aus der Gegend, der vor 2 Jahren Pleite gemacht hatte. Farben und Lacke führte auch der Schurke von Bastlerfreund, der sein staubiges Etablissement hochtrabend Do-It-Yourself-Zentrale nannte. Mit Erbitterung hatte er die Lacktopfpyramide erblickt, als er dort neulich ein paar Leisten geholt. Von Tankstellen, die er, nachdem er seinen Wagen verlor, nicht mehr aufsuchte, hörte er von Dritten, dass auch sie anfingen, außer Benzin, Öl und Autozubehör, alles Mögliche zu verkaufen. Bald werde man wohl, erklärte er unter des Stammtischs Lampe seinen Freunden, mit denen er der allgemeinen Krise Ursachen wieder besprach, nachdem sein besonderer Aufstieg noch nicht hatte beginnen wollen, bald werde man wohl in Kohlenhandlungen Damenunterbekleidung, von Friseuren Dieselöl und in Bedürfnisanstalten Fernsehapparate kaufen können, sofern sich künftig überhaupt noch einer zu einem Laden hinbegeben werde. Sie alle sehen ja, wie täglich aus Transportern, aus Postautos die Pakete der Versandhäuser, kleine, große, riesige, an ihren Kassen vorbei in die Häuser geschleppt würden, unter ihren Augen. Und da gäbe es keinen, der mal mit der Faust auf den Tisch, keinen Fachverband, keinen Dachverband, keinen Senat, keine Regierung. Er sei, das wisse jeder, der ihn kenne, ein entschiedener Gegner staatlicher Gängelung, Lenkung, Planung. Ein so empfindlicher Organismus, wie ihn die Volkswirtschaft nun einmal darstelle, brauche volle Freiheit. Nicht Dirigismus sei es, was er fordere. Hände weg vom freien Markt. Aber auch das freieste Spiel habe seine Regeln, an die sich, solle das Ganze sinnvoll sein, jeder Teilnehmer zu halten hätte. An sich lobenswerte Zurückhaltung staatlicher Stellen sei nicht dasselbe wie Untätigkeit. Nichts würde getan, gar nichts. Und dafür würde eines Tages die passende Quittung präsentiert werden. Da braue sich was zusammen im Mittelstand. Mehr wolle er nicht sagen. Aber es wisse ohnehin jeder hier am Tisch, was er meine. Wozu der Wirt nickte. Und der Lebensmittelhändler an frühere, schönere Zeiten erinnerte, in denen die Ordnung eine durchgreifende gewesen sei. In den Bezeichnungen Einzelhandel und Fachhandel, fuhr der Drogist fort, stecke mehr als nur der nackte Wortsinn. Die platte Realität des so Bezeichneten. Einzelhandel bedeute nämlich außerdem, dass da ein Einzelner handele. Darüber müsse man mal nachdenken. Ihm sei das von Anfang an sehr bewusst gewesen. Beruhe nicht die ganze Wirtschaft auf den Entscheidungen und dem entschlossenen Handeln Einzelner? Und sei nicht das Gesetz, das man sich gegeben, ganz auf den Einzelnen zugeschnitten, den Einzigen, das Individuum, das Unverwechselbare. Und müsse, solle das Große, das Ganze funktionieren, nicht das Kleinste, der einzeln Handelnde, mit dem Größten, der freien Versammlung aller Einzelnen im Staat, übereinstimmen? Aber was? Und jetzt werde es interessant. Sei nun das Gegenteil von solchem Denken. solchem Leben, solchem Handeln. Das Gegenteil vom Einzelnen. Richtig, Masse. Und das Gegenteil von Vereinzelung? Richtig, Vermassung. Wohin führe also die Vernichtung des einzelnen Händlers? Zur Vermassung. Und zwar nicht nur des Handels. Was dabei herauskomme, da brauche man nur 50 Kilometer weit von hier zu fahren. Da könne man das besichtigen. Und wenn man das auch hier haben wolle, da brauche man nur so weiterzumachen, nämlich weiter nichts zu machen, dann käme das ganz von selber. Ja, da sehe er auf einmal ganz nachdenkliche Gesichter. Da hätten sie aber auch allen Grund nachzudenken. Die Frage war, wer konnte, wenn ihm der Wiederaufstieg aus eigener Kraft nicht gelingen sollte, um Hilfe, um tatkräftiges Eingreifen zu seinen Gunsten noch gebeten werden? Als es ihm gut gegangen war, als er zwei Angestellte beschäftigt hatte, die sich in dem engen Gang hinterm Ladentisch in der Hast des Stoßgeschäfts zwischen 5 und 6 gegenseitig blaue Flecken rammten, hätte er jeden Kredit bekommen können, einen zweiten, größeren, günstiger gelegenen Laden zu eröffnen. Ein Fehler war es gewesen, in der Zeit der Blüte nicht zu expandieren, bescheiden zu bleiben, wo doch, wie sich immer deutlicher zeigte, Unbescheidenheit das von ihm nicht begriffene Gebot der Stunde gewesen war, noch war und in zunehmendem Maß auch in der Zukunft sein würde. Die Geschichten von den königlichen Kaufleuten von Anno Tobak, die lieber ins Gras bissen, als nur 1 Mark Schulden zu machen, die sich durch das Aufnehmen eines Kredits entehrt gefühlt hätten, für die ein Mann, der einen Wechsel unterschrieb, wahrscheinlich auch ein Brandstifter und Mörder war, möglicherweise auch nur ein Schwindler, Student, Liederjahren, mit Sicherheit ein Bankrotteur, aber auf keinen Fall ein Kaufmann. Diese Geschichten, die ihm der Vater an Sonntagabenden unter der Wohnzimmerlampe zum Besten gegeben hatte und die ihm auch jetzt noch, das verhehlte er sich nicht, lähmend in allen Knochen saßen, erwiesen sich nun als Anweisungen für eine zwar ehrenvolle, aber umso katastrophalere Pleite. Sinnlos wäre es, sich jetzt noch an den Verband, an eine Einkaufsgemeinschaft, an die Kapitalbeteiligungsgesellschaft seiner Bank zu wenden. Als dazu noch die Zeit gewesen wäre, hatte er stolz den Verlust auch nur eines Teils seiner Selbstständigkeit, der zwangsläufig die Folge gewesen wäre, abgelehnt. Nun war es viel zu spät. Ein Blick in seine Bücher, dauerte er auch nur 1/10 Sekunde, würde ihn jedem Fachmann als Kümmerexistenz entlarven. Mit einem blauen Auge wäre er vermutlich auch noch im März davongekommen, als er gezwungen gewesen war, seine letzte Angestellte zu entlassen. Sie hatte keine neue Stelle mehr gefunden. Zwar hätte sich an ihm, dem untüchtigen Kleinen, solche Ausdrücke münzten die Großen auf ihn, Worte wie Grabsteine. Schon keine Bank mehr beteiligt, doch hätte damals sein Geld noch gereicht, entweder ruhigen, weil geplanten Abstieg einzuleiten, oder vielleicht sogar als Teil Phönix, als Leiter eines Filialgeschäfts zum Beispiel, aus noch warmer Asche wieder aufzusteigen. Alles besser, als was ihm nun bevorstand. Chaotischer Absturz in nicht auszulotende Tiefe. Die letzte Chance, das Feld zu räumen, auf Krücken zwar, aber immerhin noch aufrecht und aus eigener Kraft, hatte er im Frühherbst ungenutzt vorübergehen lassen, als er sich entschlossen, die eiserne Ration, den Rest der Ersparnisse anzugreifen. Weg war er nun, während die große Wende noch immer auf sich warten ließ. Wann eigentlich, grübelte er, war sein und seiner Frau persönliches Einkommen, Lohn für geleistete Arbeit an mehr als 8-stündigen Arbeitstagen, unter den Pegel des für gelernte Arbeit heute üblichen gesunken? Als im Oktober die eine Linie, die sinkende, seine, die andere, steigende, die des heute üblichen, durchschnitt, von oben nach unten mit verneinender Gebärde fallend, herbstlich eben. Da wäre es hohe Zeit gewesen, abzuspringen, die Karre unbemannt in den Abgrund rasen lassen, das Schiff zu verlassen. Verpasst war auch diese Gelegenheit. Abgefahren, der Zug, auf dem Weg ins Nichts die zügellose Karre, verlassen an Deck er, verzweifelte Ratte, unter der gurgelnd das Schiff versank. Menschliche Hilfe? Rettender Griff irgendwessen unter seine Arme durfte nicht mehr erwartet werden. Nach den herrschenden Regeln wurde nur dem geholfen, der keine Hilfe brauchte. Ihm war bestimmt, auf natürliche Weise ausgelesen zu werden. Wen also sollte er anrufen in seiner Not? Als Kind hatte er, ohne viel zu fragen, an des evangelischen Bekenntnisses Sinn geglaubt, den ihm die Eltern, der Religionslehrer und der Pfarrer eingetrichtert. An einen teils strengen, teils lieben Gott, der ihm einerseits befahl, einen geklauten Lutscher sofort dem Besitzer zurückzugeben, andererseits aber auch dafür sorgte, dass Widersacher bestraft wurden, hinfielen oder sitzen blieben. Der wachsam ihn und seine Schritte lenkte, der ständig anwesend entweder selber auf ihn aufpasste, dass er nicht zu große Dummheiten machte, oder, war er doch einmal abwesend, einen seiner unzähligen Schutzengel bat, ein Auge auf ihn zu haben. Später, mit dem Größerwerden, war ihm der Glaube abhanden gekommen, wie man, was man nicht mehr braucht, vergisst. STGB und BGB regelten seine Beziehungen zu sich und zur Umwelt ausreichend. Für die Ordnung des alltäglichen Kleinkrams sorgten Behörden. Noch später, nachdem er begonnen hatte, aktiv am Geschäftsleben teilzunehmen, blieb ihm, drehte er die Kurbel seiner Ladenkasse, sprang Summand nach Summand und schließlich Summe ins Sichtfenster, sprang dann die Kassenlade selber ihm entgegen, schon gar keine Frage mehr offen. Sein Glaubenspotenzial hatte er auf die Großen zu Häupten seinesgleichen übertragen, die Götter im Himmel über der Industrielandschaft. Obwohl diese ebenso unsichtbar für ihn blieben, wie der frühere unsichtbar geblieben war, war er von ihrer realen Existenz überzeugt, wie er als Kind von der Existenz der Schutzengel überzeugt gewesen war. Er brauchte ihren Anblick nicht, denn er erkannte sie an ihren Werken. Auch in praktischer Hinsicht fiel ihm die Transmission nicht schwer. Nach wie vor gab es oben und unten, hatte man sich an die Gebote zu halten, wurden Zuwiderhandelnde bestraft, musste man dem Kaiser geben, was des Kaisers war, behielt der Arme sein Himmelreich, ging nur zusätzlich auch der Reiche, wogegen nichts einzuwenden war, durchs Nadelöhr. Und was das Unfassbare betraf, das Überirdische, das Dunkel, jenen von allen vernünftigen Geschäftsleuten für ewig unerforschlich erklärten Sektor der Gesamtwelt, der menschlicher Eroberungslust für immer verschlossen bleiben würde, ein Gedanke, der im Großen ihm auszudrücken schien, was er im Kleinen selber beobachtet hatte. Das nämlich, fragte man nach den letzten Gründen, die das Auf und Ab des Geschäftslebens bestimmenden Kräfte auch unerforschlich waren. Was also das Unbenennbare anging, da kamen ihm die auf höhere Zusammenhänge zielenden Erläuterungen des Präsidenten des Bundes der Industriellen, des Vorsitzenden der Bundesbank oder des Wirtschaftsministers häufig auch eher jenseitig vor als von dieser Welt. Alter und neuer Glaube widersprachen sich also nicht nur nicht, sondern ergänzten sich, erklärten sich gegenseitig, trafen sich im Unendlichen, da, wo nichts mehr begriffen werden konnte. Also war es nie nötig gewesen, den alten Glauben zu leugnen. Also ärgerte er sich nicht, errechnete er jährlich einmal, wie viel ihn seine Kirche kostete, sondern machte sich im Stillen Vorwürfe, dass sie ihm nicht mehr als nur Bauwerk und Kasse bedeutete. Persönliche Begegnungen seit Kriegsende sich auf Taufe, Konfirmation und Sterbefälle beschränkt hatten. Umso unverständlicher war ihm, welcher Entschluss aus welchem Grund ihn in die gegenwärtige Lage versetzt hatte, warum gerade er so hart geprüft wurde, wo ihm doch eigentlich Lohn für gute Führung gebührt hätte. Da war ein Widerspruch. Einerseits vertraute er noch immer fest auf die Richtigkeit seiner Grundsätze, aber andererseits konnte nun als erwiesen gelten, je energischer er nach den Grundsätzen handelte, mit dem ganzen ideellen Rüstzeug des freien Marktes auf diesen Markt sich stürzte, desto knapper wurde ihm die Luft, desto höher stieg ihm das Wasser, nun schon bis an den Hals. Er brauchte alle Kraft, um weiter vertrauen, weiter auf die endliche Aufhebung des Widerspruchs hoffen zu können. Nur, wann würde er sich aufheben? Geschah dies nicht bald, würde er es sein, der sich aufhob. Da das kleine Vermögen, welches seine Eltern ihm hinterlassen hatten, schon lange im Geschäft aufgegangen war, da die noch lebenden Eltern seiner Frau mittellos waren, jedenfalls nicht über Mittel verfügten, die unternehmerische genannt werden konnten, da der Notgroschen ausgegeben war, die Not aber geblieben, da er also nun keinerlei Reserven mehr hatte, blieb ihm nichts weiter übrig, als um Hilfe zu bitten. Durch die Fürsprache seines Verbandes und aufgrund gewisser noch vorhandener Werte, der Lebensversicherung seiner Frau, seiner eigenen Lebensversicherung, des zuteilungsreifen Bausparvertrages, die als Sicherheiten akzeptiert wurden, erhielt er von seiner Bank einen persönlichen Kredit, dessen Höhe dem Wert der Fürsprache und dem Wert der Sicherheiten entsprach. Einen kleinen. Den Abend auf den Tag, an dem er das Geld abgeholt hatte, verbrachte er schweigend vor dem Fernseher, trank zu viel, schlief auf seinem Sessel ein, hörte, schwarz war es in seinem Kopf, die Stimme seiner Frau, die ihn zu wecken, ins Bett zu bringen versuchte, hörte sich, wie er sie anschrie, ob sie ihn denn nie in Ruhe lassen könne, schlief dann, noch schwärzer wurde ihm, wieder ein, unverständliches stöhnend, halb noch auf dem Sessel liegend, halb schon auf dem Boden, erzählte ihm später seine Frau. Er wachte in tiefer Nacht, zwischen 3 und 4 morgens sei das gewesen, nahm im Bad 2 Aspirin, zog sich im Dunkeln aus, hörte, dass da jemand weinte. Wer weinte denn da mitten in der Nacht? Legte sich ins Bett, dachte, so erledigt wie er sei, könne er sich das Schlafmittel sparen, dachte dann an nichts mehr, träumte, er befände sich mitten in der Industrielandschaft, an einem Stadtrand, wo gerade ein neues Einkaufszentrum eröffnet wurde, sah bunte Fahnen flattern im Wind und wie vor den Türen die Kunden sich stauten, da würden die Angestellten einen heißen Tag haben, ging auf ein Hochhaus zu, wusste, dass es ein Arbeitsamt war, sah Leute dort herumstehen, die viel Zeit zu haben schienen, Arbeitnehmer vermutlich, Ältere dabei, 40er und darüber. Sie warteten auf etwas, sicher nicht vergeblich. War in seiner Straße, sah dort ein Geschäft, das ganz leer geräumt war, es sollte wohl renoviert werden. Einen Möbelwagen vor dem Hausflur, Leute, die umzogen, sie hatten vielleicht eine schönere, größere Wohnung für sich gefunden, sah, wie die Leute, sie kamen ihm bekannt vor, den Möbelwagen bestiegen, wie der Fuhrmann die Plane über sie fallen ließ und dann festzurrte, so dass er die Leute nicht mehr sehen konnte, sah den Wagen wegfahren, blickte ihm nach, wollte ihm nach, musste aber stehen wie angewurzelt, sah, wie der Wagen, sehr klein war er schon, in einem Tunnel verschwand, dessen Ausgang er nicht sehen konnte, den es aber bestimmt gab.